Mein Name ist Ryan Dykes und dies sind unsere aktuellen Themen. Schüler profitieren von Schulobstprogramm, Radlader in Uchte ausgebrannt und Münchehagen und Haßbergen im Kreispokalfinale. Radio Mittelweser, Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. Ein mit Betonteilen beladener Sattelzug ist am Mittwochnachmittag bei Esdorf gegen einen Baum geprallt. Nach Angaben der Polizei kam der 49-jährige Fahrer beim Versuch, einen Traktor zu überholen, links von der Fahrbahn ab. Dem Fahrer sei es nicht gelungen, das schwere Gespann von dem aufgeweichten Grünstreifen zurück auf die Straße zu lenken. Der Sattelzug sackte weg, streifte einen ersten Baum und prallte frontal gegen einen zweiten. Der Fahrer sei mit Glück nur leicht verletzt worden. Um weiteren Schulen die Teilnahme am sogenannten Schulobstprogramm zu ermöglichen, hat Niedersachsen die Mittel dieses Programm aufgestockt. Auch im Landkreis Nienburg profitieren viele Schulen vom Schulobstprogramm. Dreimal wöchentlich erhält jede Schülerin und jeder Schüler der teilnehmenden Schulen eine Portion von mindestens 100 Gramm frischem Obst und Gemüse. Doch nicht nur für die Schüler ist das ein Vorteil, weiß Helge Limburg von den Grünen. Wichtig ist, dass das Schulobstprogramm sich insbesondere auch daran richtet, regionale Lebensmittel zu erwerben. Also Lebensmittel aus regionaler Erzeugung in Kooperation mit lokalen Landwirtinnen und Landwirten und so auch einen Beitrag zur Stärkung der heimischen Landwirtschaft liefert. Das finde ich gerade in einem ländlichen Landkreis wie dem Landkreis Nienburg sehr zentral und finde ich auch ein gutes Element an diesem Programm. Am Dienstagabend wurden die Feuerwehren Uchte, Lohhof, Heusinghausen und Höfen über Sirene und Meldeempfänger alarmiert. Wie die Feuerwehr mitteilt, brannte am Bockmühlenberg in Uchte aus noch ungeklärter Ursache ein Radlader. Mit Atemschutz ausgerüstet wurden Motorraum und Kabine abgelöscht. Nach rund 40 Minuten war der Einsatz für die 38 Einsatzkräfte beendet. Die Polizei ermittelt zur Brandursache und Schadenshöhe. Und wir kommen noch zum Sport. Das Finale im Fußball-Kreispokal steht fest. Der Spitzenreiter der Kreisliga, der VfL Münchehagen, trifft am Pfingstmontag auf den Tabellenvierten der Kreisliga, dem SC Haßbergen. In der Liga konnte Münchehagen die beiden knappen Partien mit 2:0 und 2:1 für sich entscheiden. Der Weg ins Finale war für beide Vereine gestern deutlich. Münchehagen bezwang zu Hause den SSV Rodewald mit 5:1, Haßbergen machte es zu Gast beim SSV Steinbrink um einen besser und gewann mit 6:1. Alles Wichtige zum Finale am 16. Mai, ebenso wie das Kreispokalfinale der Frauen zwischen Rieburg-Lockum und Steimke, erfahren Sie hier bei uns auf Radio Mittelweser live ab 13 Uhr in einer Sport vor Ort Sondersendung. Soweit das Neueste aus unserer Nachrichtenredaktion.